Rosenbaum Berlin, Rosenbaum und Hart Berlin, Rose Verlag Berlin, Nikola Verlag Wien, Rüthen und Lönig Frankfurt am Main, Sauerländer Frankfurt am Main, Schottländer Berlin, Schwabacher Stuttgart, Schwerin Henry Berlin, Simeon Nachfolger Berlin, Steinitz Hugo Berlin, Ullstein Berlin, Vita Deutsches Verlaghaus Berlin, Weiße Bücher Schwabach Leipzig, Wolf Kurt Leipzig München. Die Verlage lassen auch durch Leute jüdischer Rasse tote Dichter und Denker neu bearbeiten, herausgeben und beschneiden. So tritt der große Deutsche der eisernen Zeit Arndt jetzt an Herrn Lefsons Hand neu in die Erscheinung und die Klassiker der Naturwissenschaften setzt man uns aus Leipzig in folgender Aufmachung vor: Julius Robert Meyer, von Dr. S. Friedländer, Plato und Aristoteles, von Lothar Brieger-Wasservogel und folgende.